Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Die Geschichte der Kindheit ist ein Albtraum, aus dem wir seit kurzem erst zu erwachen beginnen. Je weiter man in der Geschichte zurückgeht, desto niedriger ist das Niveau der Pflege von Kindern und desto wahrscheinlicher ist es, dass Kinder getötet, ausgesetzt, geschlagen, terrorisiert und sexuell missbraucht wurden. Das schreibt der amerikanische Psychohistoriker Lloyd DeMose in einem Text über die Evolution der Kindheit. Für DeMose ist die Geschichte der Kindheit ein Albtraum, vor allem wenn man folgende Handlungen von Seiten der Erwachsenen bedenkt. Kindstötung, sexueller Missbrauch, Weggabe des Kindes, Verstümmelungen von Kindern, sogenannte Abhärtung der Kleinkinder etwa mit kaltem Wasser, Erschrecken von Kindern als Erziehungsmaßnahme, enges Wickeln, das zur Immobilisierung des kindlichen Körpers führt, körperliche Bestrafungen, vor allem Schläge, Einsperren von Kindern, Erweckung von Schuldgefühlen, rigide Kontrolle des kindlichen Willens und Disziplinierung, Kontrolle der kindlichen Sexualität und so weiter und so fort. Wie und warum können solche Handlungen passieren? Die Ursachen für die Reaktionen oder Handlungen der Erwachsenen liegen, laut DeMose, im Erwachsenen selbst. Allerdings sind sich die meisten Erwachsenen darüber nicht im Klaren. Ebenso wenig wie darüber, was Kinder für Erwachsene eigentlich leisten und wozu Kinder von Erwachsenen bewusst oder unbewusst verwendet werden. Was für ein Albtraum ist es für ein Kind, wenn Erwachsene es als Produkt des Teufels definieren? Das geschah behinderten Kindern aber nicht nur im Mittelalter. Als Wechselbalg wurden sie bezeichnet. Und gemeint war damit, dass es der Teufel im Austausch gegen ein gesundes Kind einer Mutter untergeschoben hätte. Dieser Aberglaube war in ganz Europa verbreitet. Behinderte Kinder wurden häufig misshandelt oder umgebracht. Da sie ja Produkte des Teufels waren, war dies gesellschaftlich völlig akzeptiert. Als Wechselbalg deklarierte Kinder waren auch von der christlichen Taufe ausgeschlossen. Die Dichterin Christine Lavant erzählt nun die Geschichte einer Mutter, die so einen Wechselbalg, ein Wechselbälgchen hat. Und sie erzählt diese Geschichte nicht im Mittelalter, obwohl es so klingen mag, sondern sie schreibt sie in den 1940er Jahren. Und das mag uns auch daran erinnern, was nur wenige Jahre vor der Entstehung dieser Erzählung von den Nationalsozialisten, den Deutschen und den Österreichischen ins Werk gesetzt wurde. Die Vernichtung sogenannten unwerten Lebens. Das Wechselbälgchen von Christine Lavant mit Sophie Reuss und Musik von Franz Hautzinger, Matthias Leubner und Peter Rosmanit. Thank you. Olga, die Einäugige, hatte ein Wechselbälkchen. Aber sie tat so, als ob sie das nicht wüsste und nannte das Bälkchen manchmal bei seinem schönen Namen, Zita. Ja, sie fand diesen Namen überaus schön, obgleich der duldige Pfarrer gesagt hat, dass der Name eigentlich eine Strafe sei, weil die verräterische Königin so geheißen hat. Und wenn es ein Bub wäre, müsste es nach dem verbrecherischen Kaiser, Napoleon, heißen. Nein, er kannte kein Erbarmen, wo es um eine große Sünde ging. Und ein Kind zu bekommen, zu dem man keinen Vater hat, ist eben eine große Sünde. Nein, er hatte auch bei Wrga keine Ausnahme gemacht, wenn sie auch ein gläsernes Auge hatte, das größer und viel schöner als das andere war. Er war gerecht. Wrga hatte das Kind selbst zur Taufe getragen. Und als er sie um der Gerechtigkeit willen strafen musste, begriff sie es gar nicht und geriet vor Freude über diesen feinen Namen außer sich, und ihr gewöhnliches Auge erstrahlte fast so schön wie das gläserne. Was hätte er da anderes sagen sollen als einfach: »Gehe hin und sündige nicht wieder«? Vielleicht wäre sie nie in ihrem Leben darauf gekommen, dass sie ein Bälkchen hat, wenn nicht Lenz, der tüchtige Knecht, gekommen wäre. Er kam von den gläsernen Grenzbergen herauf und wusste vielleicht deshalb schon um so viel mehr in allem Bescheid als die anderen Leute. Er hatte mehr mitgemacht als 100.000 Pfarrer zusammen. Ja, der Lenz kannte sich in allem aus. Er wusste, wie man den Blitz band, kannte den Weg zum Schwundweiblein und wer in den Nächten von Verstorbenen heimgesucht und geplagt wurde, brauchte sich bloß an ihn, um Hilfe zu wenden. Und als er genau 3 Tage beim Feidl Peter in Dienst war, konnte er als Wrga schon sagen, dass ihr Kind ein Wechselbalg sei. »Lass mich in Ruhe, du Lotta«, sagte diese zwar und wendete ihm ihr gläsernes Auge zu, dass es nur so funkelte, aber das half ihr nicht im Mindesten. »Tu einmal hinterdenken, Weibsbild. Hast es gar immer einmal allein wo liegen lassen draußen?« Über so viel Dummheit hatte sie hellauf lachen müssen und ganz vergessen, dass man ihre Schelchzähne dabei sehen konnte. »Alle Sommer ist es allein im Baumgarten und tut beim Brunngraben spielen, wenn nicht gerade die keuschen Kinder nachschauen kommen. Glaubst du, ich kann mir eine Kindertieren halten?« Nein, das glaubte er natürlich nicht, aber er wunderte sich nun auch über nichts mehr. Ausgerechnet beim Brunnen, wo die alten Wechselbälger ihr Unwesen am liebsten treiben. Ja, denkst du denn gar nichts, du Weibsbild, du? Wird dir nichts anderes übrig bleiben jetzt als 9-mal schlagen, und zwar so grob, dass es ganz jämmerlich schreit. Dann wird der alte Wechselbalg daherkommen und sagen: »Ich hab deins gradelt und badelt, hab ihm 9-mal ein Mehlmus kocht, du aber hast meins 9-mal kaut«, und wird dann dein Kind wieder dalassen und seins mitnehmen. Aber tu's gleich und 9-mal und sehr grob, verstehst?« »Lass mich aus mit deine blöde Faxen«, hatte sie bloß gesagt und ihm auch noch das Glasauge entzogen. Ja, ja, Undank ist der Weltlohn. Aber beim Essen in der Leutstube hat er wieder damit angefangen. »Schau nur, wie es frisst«, hatte er gesagt. Nun ja, es hatte eine gewisse absonderliche Art zu essen, das hatte Wrga selbst schon bemerkt. Wenn es mit beiden Fäustchen die fetten Nudeln in den Mund schob und dazu schmatzte und zischte, so war es fast genauso wie bei den kleinen Schweinen. Aber was ist schon dabei? Bei einem Herrentisch kann ein Dirnkind so nie essen. Hat es nicht Augen wie 2 schwarze Glaskugeln und ist es nicht rot und weiß wie's Schneebittchen? Doch, das musste ja der Einäugigen lassen, ja. Es war eigentlich lieb anzuschauen und gar nicht wie ein richtiger Wechselbalg. Aber das merkt man eben oft erst mit der Zeit und wenn es schon zu spät ist. Und Holger würde bis zu ihrem Tod sich schinden müssen, bloß um den Balg da anzufüttern. Wie alt war es jetzt? War es 4 Jahre schon? Und hatte es je ein Wort geredet? Also bitte, was will man noch mehr an Beweis? Nein, da musst du schon schauen, dass du es wieder los wirst, sagte er voll ernst. Das muss halt sein. Vielleicht probierst du mit Eierschalen, wenn dir das 9-mal Schlagen so hart ankommt. Aber sie fragte ihn gar nicht mehr, was er mit den Eierschalen meine. Meist war das Bällchen bei den Keuschen Kindern, welche eine Mutter und einen Vater hatten und auf den Zöpfen farbige Bänder. Denn die Mutter war nicht bei den Bauern in Dienst und brauchte nicht auf den Feldern zu arbeiten. Sie brauchte nur bei der Nähmaschine zu sitzen und viele schöne Kleider für die Leute im Dorf zu machen. Und so hatte sie immer Flecke und Bänder in allen Farben. Und manchmal sagte sie, komm her, Zita, kriegst eine Masche. Dann sagte wohl eins von den Kindern, warum denn die schönste Mutter? Sie ist ja so bloß ein Tschappel. Aber die Mutter strich ihr die Haare ganz schön und leise glatt und sagte, schau, wie sauber du jetzt bist. Und zu den eigenen Kindern sagte sie, tut's euch nicht versündigen und seid's froh, dass euch der Herrgott kein Haarschall hat werden lassen. Und dann waren die Kinder wirklich froh. Und streichelten Zita wohl auch ein bisschen und nahmen sie mit zu ihren Spielen. Und bei diesen Spielen konnte es manchmal sein, dass das Bällchen in seinem Eifer vergaß, dass es stumm ist und plötzlich irgendeinen Laut von sich gab. Als es das erste Mal geschah, waren die keuschen Kinder sehr erschrocken und so, als wäre etwas geschehen, das nicht nur unheimlich, sondern auch unrichtig wäre. Und sie sahen sich an und wussten, dass sie es niemandem sagen würden. Später wurden sie mutiger. Ja, es kam vor, dass die keuschen Kinder nun absichtlich ein bestimmtes Spiel wählten, bloß um dem Bällchen ein Wort zu entlocken. Nicht, dass sie Spott treiben wollten damit. Es war nur eine Gier, einzudringen in das Seltsame und Geheimnisvolle dieses stummen Wesens, das alle Tage um sie war und doch so fremd und unzugänglich blieb, fast wie ein Stein oder ein Gewächs. Nie aber sprachen sie zu den Großen darüber. Auch dann nicht, als sie sich schon daran gewöhnt hatten, das Bällchen Ibili-Mutter zu nennen. Dass das Bällchen bei den Kindern und nur wenn sie ganz unter sich waren, zu diesem Namen gekommen war, kam so. Das liebste Spiel des Bällchens war Kind und Mutter. Und es traf sich so glücklich, dass auch die keuschen Kinder dieses am liebsten spielten. Immer durfte eine andere die Mutter sein, darin waren sie sehr gerecht. Nur Zita musste es lange Zeit ertragen, immer nur das kranke Kind zu sein, an dem sie herumtaten wie an einer Puppe, das sie auf ihre Art wohl auch verwöhnten und verhätschelten, nannten es Pflaumenkernchen oder Honighäfelein, sodass es auf solche Weise zu Zärtlichkeiten kam, die einem Dirnkind gar nicht zustehen und die ihm sonst wohl auch Zeit seines Lebens fremd geblieben wären. Vielleicht kam davon das Sanfte, das es verborgen unter dem bitteren Aufblick mit sich herumtrug, um es dann, wenn es ganz allein in seiner Stallstube war, vor dem Pfefferbüchschen und dem Teufelsbübchen auszubreiten. Die keuschen Kinder kämmten voll Güte und Geduld seine schwarzen, verwilderten Haare, kleideten es an und aus. Und wenn der Tag der strengen Mutter war, dann wurde es auch wohl geschlagen und eingesperrt oder verstoßen, ganz wie es eben in einem richtigen Spiel sein musste. Oft trugen sie auch alte Töpfe, leere Büchschen, Eierschalen, alte verrostete Messer und Gabeln zusammen und kochten Gras und Kartoffeln, was sie dann gemeinsam als Sterz und Kaffee verschlangen. Einmal war ihnen dabei ein schönes, dunkelrotes Pfefferbüchschen verschwunden, das sie alle besonders geliebt hatten, weil es auf allen vier Seiten ein anderes, wunderbares Bild hatte. Niemand wusste, wohin es gekommen war. Als es einmal in Strömen regnete und die Mutter eine Beamtenfrau als Kundschaft in der Stube hatte, sodass sie, um Ruhe und Platz zu haben, die Kinder einfach hinausjagen musste, machten sie Zita dem Bällchen den ersten Besuch in seiner Stallstube. Ganz leise schlichen sie sich hinein. Warm und dunkel war es in dem Stall. Aber trotzdem sahen sie es sofort, sahen es eher noch als das Bällchen selbst, welches davor auf dem Boden kniete. Und sie schrien erfreut und empört zugleich auf. Da ist es ja, unser Pfefferbüchschen!« Zita aber schnellte hoch, als ob sie wer geschlagen hätte, und hatte doch so viel Mut in ihren stummen Augen, dass keines von den stolzen, keuschen Kindern vollends zu ihr zu gehen wagte. Da sagte Zita das Bällchen und hielt dabei in einer Hand das Pfefferbüchschen und in der anderen das kleine rote Teufelspüppchen, sagte mit heftig errötetem Gesichtchen: »Ibili Mutter!« Und sie verstanden es alle. Trotzdem sie verbittert und zornig waren, verstanden es sogar so tief in ihren Kinderherzen, dass sie darüber mild und sanft wurden und leise und begutend sagten: »Ja, Zita, ja, Herzkäferlein, du bist die Mutter.« Von da ab brauchte es nun nicht immer mehr bloß das arme, kranke Kind zu sein. Und wenn die Reihe an ihm war, stellte es sich vor alle hin und sagte fordernd: »Ibili Mutter!« Das Pfefferbüchschen war nun ihrs. »Brauchst es nicht hergeben, es gehört dir ganz allein. Und bis du tot bist«, sagten die keuschen Kinder. Darüber lernte nun Zita das Wort »tot« sagen. Aber sie sagte es so verändert und weich, dass es wie »tot« klang. Und gar nichts Schreckliches hatte, sondern wie eine schöne Verheißung war. Einmal war Zita in die siedend heiße Saukaspel gefallen. Damals hatten die keuschen Kinder um sein Bett in der Stallstube herum geweint wie Verzweifelte und hatten ihm dann ihr so geliebtes rotes Teufelspüppchen geschenkt. So hatte das Bällchen ein Pfefferbüchschen und ein Teufelspüppchen. Seine schwere Furcht ging mehr um diese beiden geliebten Dinge als um sich selbst. Und so hatte es sich schon lange daran gewöhnt, beide immer über Nacht in das Heu zu verstecken. Nein, laut wagte es nie, in Gegenwart der Großen zu reden. Und keines von ihnen, nicht einmal Würger, die einäugige Mutter, hatte eine Ahnung, wie viele Worte es schon sagen konnte. Und so war es also auch eigentlich gar nicht zu verdenken, dass Lenz der Knecht, so oft er den Kopf bei der Leutstubentür hereinsteckte und das Bällchen hinter dem Ofen gewahrte, mit seiner alten Leier anfing: »Verrecken will ich, wenn das kein Wechselbalg ist. Immer hinter dem Ofen, das ist schon so die rechte Manier. So treiben sie es ja und werden dann dick und fett und uralt und fressen zum Schluss eine ganze Hube arm. Und wenn du's schon nicht schlagen willst, du vernageltes Weibsbild, du, dann mach wenigstens das mit den Eierschalen. Pass nur auf, wie es dann gleich herkommen wird hinter dem Ofen und seinen wahren Namen sagen.« Anfangs hatte bei solchen Reden Bröger noch immer mit dem schönen Namen Zita großgetan und gesagt, dass es diesen in der heiligen Taufe bekommen hätte. »Ja, deins vielleicht, dass irgendwo bei einem alten Wechselbalg aufwächst, wo es auch die heilige Taufe noch verlieren wird. Aber das da, das sie dir untergeschoben haben, das heißt vielleicht ganz anders. Wirst's ja da leben.« aber sie hätte es vielleicht nie erlebt, wenn Gott der Herr ihr nicht diese schreckliche Krankheit geschickt hätte. Diese heimtückische da, von der der Lenz behauptete, dass sie ihr jemand angeworfen hätte. Zuerst glaubte sie ihm auch das nicht. Aber als dann das ganze Doktorgehen für die Katz war und sie schon Nacht für Nacht im Stall auf- und abgehen musste und vor sich hinweinen wie ein kleines Kind, da fing sie an, dem Lenz alles zu glauben, was er nur wollte. Es schabt ihr immer wie mit einem Messer was vom Knochen ab. Und da schau nur her, um wie viel sie schon kleiner ist wie die andere. Und sie zeigte ihm die Hand immer wieder und nur ihm allein. Und da weinte sie vor ihm, einäugig wie sie war, auf ihre ganz besondere Art, wobei ihr gläsernes Auge, um sich besonders hervorzutun und zu zeigen, um wie viel es besser und mächtiger als das andere sei, immer ganz wunderbar aufglänzte. Und da erkannte er es mehr als je, dass sie, diese schelchzahnige und gar nicht mehr junge Kutin, es sein müsse, welche ihm in jenem bedeutungsvollen Traum der Thomasnacht vorhergesagt worden war, wo er mit allerlei Sprüchen und Beschwörungen seine Zukunft befragt hatte. Ein Weib war auf ihn zugekommen, mit nichts als einer mächtigen Glaskugel als Kopf. Aber diese Glaskugel hatte von innen her geredet und gesagt: Bald du mich nimmst, hört dein Bauerndienst auf. Bald du mich nicht nimmst, wirst ewig der Knecht bleiben. Nein, ewig wollte er bei Gott nicht Knecht bleiben. Wenn nur dieser verfluchte Wechselbalg nicht da gewesen wäre. Von dem war in dem Traum damals keine Rede gewesen. Aber es würde sich schon ein Mittel finden, so oder so. Sein tut sie es und nehmen muss ich sie, wenn ich nicht ewig im Unglück bleiben will. Solcher Art also waren die Gedanken des Knechtes, wenn Virga vor ihm weinte und ihr Glasauge dabei verheißungsvoll auffunkelte. Sein tut's der Schwund. Wenn der Vollmond da ist, bittest dich beim Alten aus und wir gehen zum Schwundweiblein. Gesund wirst du werden, so wahr ich da stehe. Aber du musst mir nur ganz fest und alles aufs Haar glauben, was ich dir sag. Verstehst? Wirst dann auch das mit den Eierschalen tun, wie? Sie wollte eigentlich Nein sagen, aber das Messer schabte noch tiefer in ihren Knochen. Und da sagte sie in ihrer Verzweiflung: Wenn du mir hilfst und bald ich keine Schmerzen mehr hab, tue ich es. Da war er mit ihr ganz und gar zufrieden und sagte: Du bist ein gescheites Weibsbild und bei dir kann einer einmal direkt froh sein. Da vergaß sie für einen Moment alle Schmerzen. Sie waren einfach wie fortgewischt. Und ihre beiden Augen funkelten fast ganz gleichmächtig. Und sie fragte: Meinst du das im Ernst? Wart nur, bis du gesund bist, sagte darauf der Lenz. Und da wartete sie dann eben darauf. Wenn sie gegen den Morgen, wo ihre Schmerzen immer nachzulassen pflegten, kalt und verweint ins Bett kroch, spürte sie wohl die Wärme ihres kleinen Mädchens wie etwas unendlich Gutes. Aber sie dachte dabei doch schon immer mehr an eine andere Wärme, die vielleicht noch besser sein würde. Nein, sie war ja nicht aus Holz, die alte Virga mit den Schelchzähnen und dem Glasauge. Auf Lenz, den Knecht, war Verlass. Er hatte den Alten wahrhaftig so weit gebracht, dass er ihnen beiden den Sonntag freigab. Es war Samstagabend und die Vollmondnacht stand bevor. Ihr Weg war weit. Lenz führte Virga sorgsam durch die Wälder dem Hof der Schwundbäuerin zu. Es war schon sehr spät, als sie dort ankamen. Aber sie bekamen nicht nur ein Nachtessen, sondern auch ein Lager im Heu. Als der Hahn zum ersten Mal krähte, fragte die Glasäugige den Mann: Wird mir die Sünd wohl nicht schaden und dem Heilen einen Abbruch tun? Was heißt Sünd? fragte der Lenz und tat sehr gekränkt. Was Mensch ist, kommt zu Mensch. Das kann doch nirgendwo eine Sünde nicht sein. Auch steht's nirgends noch geschrieben, dass ich dich nicht einmal heirate. Da schwieg die vom Glück überwältigte Magd, bis der Hahn zum zweiten Mal krähte. Dann aber fragte sie, Lenzi, wirst du auch wohl das Kind annehmen? Du meinst doch nicht den Wechselbalg. Ja, den, sagte sie leise, während der Hahn zum dritten Mal krähte. Das wird sich schon noch erweisen, bald es seinen Namen sagen muss. Jetzt aber tu beten. Bis die Sonne aufgeht und die Alte kommt, musst noch schnell so viel du kannst beten. Vielleicht schlief sie noch halb und träumte es nur? Weit fort war das schabende Messer und jemand sagte Sprüche, die heilsam waren. Eine Alte mit tiefen Vogelaugen sah sie milde an und betete, während sie mit seltsam geformten Steinen die Schwundhand auf sanfte Art und kreuzweis streichelte. Dann besprengte sie die Magd mit Weihwasser und war lautlos im Spalt der Scheunentüre verschwunden. Als Lenz am nächsten Morgen mit seinem Geld vor die Schwundbäuerin trat, sah diese durch ihn und das ganze schöne Geld hindurch und sagte, bald du sie nimmst und gut mit ihr bist, kannst du über die Zeit alles einmal abdienen. Früher aber komm mir lieber nimmer unter die Augen. Da war er böse und begriff es nicht, dass eine so hart zu ihm reden konnte. Draußen wartete Würger die Magd. Es schabt nicht mehr, sagte sie, und wir werden uns bedanken müssen und nach der Schuldigkeit fragen. Da ist nichts mehr zu fragen, hab schon alles gleich gemacht. Als einziges hat sie verlangt, dass du den Balg abschaffst. Und jetzt glaub dich zusammen, wir müssen heim. Viel wurde auf diesem langen, schweren Heimweg nicht mehr geredet. Würger hatte damit zu tun, ihre Tränen immer wieder fortzuwischen. Das Messer war von der Hand in das Herz gewandert. Und dort schabte und schabte es. Lange Zeit schien es, als ob Würger, die Glasäugige, das undankbarste Geschöpf auf Gottes weiten Erdboden wäre. Ja, es kam sogar vor, dass sie wieder »Lass mich in Ruhe, du Lotter, du«, sagte, wenn er von den Eierschalen anfing. Aber dann, nach einem Sonntagnachmittag, wurde es anders. Würger war nämlich bei dem alten Pfarrer gewesen. Weiß Gott, was alles sie sich davon erhofft hatte. Vielleicht hatte sie gar gedacht, er würde ihr um ihres schönen Auges willen vergeben. Aber das tat er nicht. Nein, er konnte es einfach nicht. Da müsst ihr halt heiraten. Freilich wohl, was denn auch sonst? Wirst doch nicht einen Napoleon zur Welt bringen wollen oder noch eine Zita. Soll denn die Welt nur mehr Sündenkinder hervorbringen? Wofür ist unser Herr Heiland dann gestorben, wenn keiner mehr das tut, was recht ist? Aber von was wollt ihr euch denn fortbringen? Hatte er gleich darauf gefragt. Ordentlich aufgeseufzt vor Erleichterung hatte sie da und gesagt, ja, das ist es ja auch, Hochwürden, Herr Pfarrer, dass die Bauersleut alle keine verheirateten Dienstmenschen nicht haben wollen. Wird halt nicht sein können von wegen dem und am Ende hat der Herrgott noch einmal so viel Einsicht. Aber davon hatte der Herr Pfarrer wieder nichts wissen wollen. Nein, nein, das wäre Missbrauch treiben mit der Güte Gottes. Damit kommt man aus der Sünde überhaupt nicht mehr heraus. Und damit verschlug er ihr wieder die Rede, womit sie ihm alles hatte sagen wollen. Von der Angst vor Lenz, von dem Messer im Herzen und von den schrecklichen Eierschalen, wogegen sie sich bis jetzt noch immer gewehrt hatte. Seltsam hatte sie den alten Hochwürden da angeschaut, mit einem strahlenden, immerzu zuversichtlichen und einem überaus traurigen und bedrängten Auge. Er aber hatte ihre Bedrängnis falsch gedeutet und tröstlich gesagt: »Wenn ihr den Willen habt zu heiraten, werde ich dem Lenz zur freigewordenen Gemeindebotenstell verhelfen. Sag ihm das und einen schönen Gruß und dass er sich bald einmal blicken lassen soll.« Von da an wusste sie nun, dass es wohl Gottes Wille sei, der ihr Lenz, den Knecht, von weit hinter den gläsernen Grenzbergen her zum Manne bestimmt hatte. Ihr altes Magdherz wusste nun, dass sie ihm untertan sein müsste in allem und jedem. Als sie dann am nächsten Abend allein in der Leutstube waren, half sie ihm mit ihrem zwiespältigsten Gesicht, alte Häfen und Büchsen, Eierschalen und Scherben vor dem Ofen aufbauen, hinter welchem das Bälkchen wie jeden Abend eingeschlafen war. Ganz obenauf befand sich ein kleines rotes Büchschen, das Lenz irgendwo im Heu entdeckt hatte. Dann versteckten sie sich hinter dem Kleiderkasten und Lenz zischelte ihr eifrig ins Ohr: »Wenn's jetzt auch noch nicht sein Maul aufmacht und seinen richtigen Namen sagt, soll mich auf der Stelle der Blitz da schlagen. Pass nur auf!« Und er schlug mit der geballten Faust gegen die Kastenwand, dass es nur so böllerte. Und dann kam alles so, wie er es vorhergesagt hatte. »Da, da zischte er!« Das Bälkchen kam langsam hinter dem Ofen hervor, griff entzückt nach seinem Pfefferbüchschen und es schrie voll Freude auf: »Ibili, Mutter!« Was hätte es auch anderes sagen sollen als das Schönste, was es in seinem stummen, verlassenen Dasein kannte? Das zärtliche, mutige: »Ich bin die Mutter!« Da kamen nun die beiden Großen hinter dem Kasten hervor. Und Lenz, der Kluge, der alles schon vorhergewusst hatte, war noch einmal ganz groß und schlug nicht nach dem Kind, obwohl es nun ja deutlich erwiesen war, dass es ein Wechselbalg war und auf den grässlichen, unverständlichen Namen Ibili Mutter hörte. Nein, er tat ihm noch nichts zuleide. Er sagte bloß zu Wröge, der betrogenen Mutter: »So, jetzt weißt es. Und was du jetzt zu tun hast, wirst wohl auch wissen, alt wie du bist. Musst es ins Wasser werfen, von woher es gekommen.« Vielleicht hätte sie ihm, erschreckt wie sie war, alles zugestanden. Aber da rührte sich etwas leise in ihrem Leibe und gerade unter ihrem Herzen. Sie musste sich gegen den Ofen lehnen, um die Welle von Glück und Zärtlichkeit aufrecht zu überstehen. So war sie schon einmal gegen eine Wand getaumelt, als Schneewittchen zum ersten Male ihr Herz angerührt hatte. Da wehrte sie sich und sagte entsetzt: »Nein, ich kann nicht und ich kann nicht!« Aber Lenz schlug sich gegen die Stirne und sagte: »Verhext musst du sein! Wirst denn deiner Lebtag nicht zu Verstand kommen? Und wie soll ich denn mit so einer hausen?« »Willst es leicht nicht?« sagte sie und stand groß und mächtig vor dem Stallbett und hatte Abwehr überall, selbst noch in ihrem wunderbaren Glasauge. Da wich er zurück und sagte: »In 4 Wochen wird geheiratet, das steht einmal fest. Aber der Balg dort kommt mir nicht in mein Haus.« Wröger saß fast die ganze Nacht noch am Rande des Bettes und starrte trübselig auf die verkrallten Hände ihres Schneewittchens, welche das Pfefferbüchschen und das Teufelspüppchen umklammert hielten. Vielleicht war alles gar nicht so, wie der Lenz es sagte. Aber der Name, Der schreckliche fremde Name, den es vor den Eierschalen hatte sagen müssen. Hat die Welt sowas schon erlebt, dass ein richtiger Mensch Ibili-Mutter heißt? Heilige Jungfrau, vergib mir die Sünde, wenn ich es immer noch als mein Kind halt und das eine und das andere nicht und nicht tun kann. Hätte ich es nicht verspüren müssen, wenn es mir wer ausgetauscht hätte, wo ich es doch so lang da drinnen getragen habe, wo ich jetzt das andere trage. Tut mir doch beistehen, alle ihr heiligen Märtyrer, wenn er morgen wieder so was Schreckliches verlangt. Und sie betete und betete, wie vielleicht noch nie in ihrem Leben. Und ehe sie spät gegen den Morgen einschlief, sagte sie über ihr Schnippetchen gebeugt, »Ich geb dich meiner Lebtag nicht her.« Und wenn du auch das bist, was er vermeint. Die Zeit ging an dem Dorf vorüber, als wäre es für sie gar nicht da. Die Kinder spielten dieselben Spiele und immer kam noch dann und wann ein Napoleon oder eine Zita dazu. Das Bällchen war nicht mehr dabei, seit es einen Vater und eine Schwester bekommen hatte und in der alten Mühle außerhalb des Dorfes daheim war. Die einzige wirklich große Veränderung war an Lenz, dem Mann von den gläsernen Grenzbergen her geschehen. Niemand konnte es leugnen, dass er ein Herr geworden war. Er war jetzt ein Staatsangestellter in gehobener Stellung, Gemeindebote mit einer ledernen Botentasche und wichtigen Briefen oder gar Dokumente darin. Von der Gemeinde her hatte er für so und so lange in billiger Pacht die alte Mühle bekommen. Wie schön hätte das Leben sein können, jetzt als Herr im eigenen Haus. Aber der Balg war immer noch darin. Vrögers Rücken ertrug alles. Und wenn er schon grün und blau vom Schlagen war und er dann so sanft als möglich fragte, »Wie ist's dann? Gibst den Balg aus dem Haus oder willst noch eine Tracht?« Dann sagte sie immer bloß, »Da schlag mich halt.« Aber er konnte doch nicht seine ganze Zeit bloß damit vertun, einen eigensinnigen Esel zu Verstand zu bringen. Und so hatte sie auch tagelang oft wieder gute Zeiten bei ihm. Und da war Magdalena, sein blonder Engel, sein Seidenmenschlein, sein Goldfischlein. Ja, es hätte wohl noch ganz seine Richtigkeit haben können mit dem Glückstraum aus der Thomasnacht, wenn sie endlich so weit zu Verstand gekommen wäre und den Balg so oder so abgeschafft hätte. Einmal würde es sich schon reimen. Vrögr aber, die ehemalige Magd, war vorsichtig wie ein altes Tier. Und wenn sie durch das Fenster ihren Lenz von Weitem kommen sah, ließ sie alles liegen und stehen und trieb das Bällchen mit einem »Ksch, ksch, da, da, die kommt« von Magdalena weg hinter den Herd oder unter den Tisch. Dann rührte es sich nicht mehr, bis sie es spät, dann, wenn er schon schlief, über die Hühnerstiege in seinen Dachverschlag hinauftrug. Es brauchte nicht zu frieren, auch nicht eigentlich zu hungern, wenn es auch oft erst warten musste, bis alle anderen gegessen hatten und dann das, was übrig blieb, meist heimlich unter den Tisch geschoben bekam. Manchmal gab ihm Vrögr wohl auch unter der Zeit einen extra guten Bissen, doch aß es nie früher davon, bis Magdalena, die kleine Schwester, es angebissen hatte. Längst schon gehörten die liebsten Dinge des Bällchens, das Pfefferbüchschen und das Teufelspüppchen, eigentlich der blondlockigen Magdalena. Sie kamen überhaupt gut miteinander aus, diese beiden ungleichen Geschwister, und Würger konnte manchmal ihr großes Erdenglück kaum erfassen, wenn sie die Kinder so sanft und freundlich vor sich spielen sah, wie richtige Herrschaftskinder in einer warmen und immer sauberen Stube. Nie dachte Würger, dass sie es schwer hätte. Sie fürchtete nur, Gott könnte sie einmal für ihr jetziges schönes Leben an Zita, dem Sündenkind, strafen. Und da liebte sie es nun alle Tage ein wenig mehr. So kam es also, dass das Bällchen immer noch ein schönes Leben hatte, wenn es auch niemand mehr Pflaumenkernchen oder Honighäfelein rief und die keuschen Kinder nur mehr dann und wann in den Träumen zu ihm kamen. Manchmal sagte es noch Ibeli-Mutter, wenn es mit Magdalena allein war und mit seinen zittrig gewordenen Händchen den blonden Seidenlocken schön tat. Ja, seit Lenz der fremde Mann der Tati geworden war, zitterten bloß seine Händchen immer ein bisschen. Entweder vor Kälte unter dem Tisch oder sonst meistens bloß vor Angst. Als Lenz aber ein einziges Mal Magdalena, das Engelchen, schlug und das Pfefferbüchschen und Teufelspüppchen gegen den Herd schleuderte, hatte Zita oberhalb dem Schuh ihm in den Fuß gebissen. An jenem Tag war das Gift in Lenz Geblüt eingedrungen und reifte dort immer mehr. Ein Gedanke bloß. So und so könnte man es machen. Aber er wehrte sich noch lange dagegen, weil es ihm selbst wie vom Gott sei bei uns eingegeben erschien, wo es ihm doch gerade in dem Moment eingefallen war, wie er das Teufelsspielzeug mit seinen eigenen ehrlichen Händen hatte anfassen müssen, um sein Seidenmenschlein, sein Taubenschnäbelchen davor zu bewahren. Dass man so weit kommen kann, sein eigenes Fleisch und Blut mit seiner groben Pratze über die mürben Händlein zu schlagen. Aber das kommt davon, wenn man das Unglück in seinem eigenen Haus großfüttern muss. Nein, Lenz vergaß diesen Tag nie, an welchem sein Fuß und sein Herz geblutet hatten. Um diese Zeit traf es sich, dass der alte Bauer nicht mehr aus seinem Bett kam. Seine Tochter Plona ging mit ihm um wie mit einem Kind und hob und bettete ihn. Aber einmal sagte sie an einem Samstagabend, »Vater, morgen wird die Würger auf euch schauen. Hab ihr schon Post sagen lassen?« und schickte noch einmal eines der keuschen Kinder zu der Würger, damit sie ja bestimmt über den Sonntag herkommt. Die Glasäugige war sonst ein gutwilliges, dankbares Geschöpf und niemand konnte ihr nachreden, dass sie ungefällig sei. Trotzdem sagte sie aber nun zum Lenz, »Ist mir aus der Weiß, ist mir rein ganz aus der Weiß. Hättest wohl auch schon in der Früh im Vorbeigehen sagen können, dass die Kinder marot sind. Ich kann sie doch nicht aller Kranke mitnehmen.« »Gehen musst schon, das ist einmal sicher«, sagte der Lenz ganz sanft. Und nach einer Weile, »auf die Kinder kann ja ich einmal schauen, wo doch Sonntag ist.« Aber dass er zum ersten Mal Kinder gesagt hatte, war der Würger irgendwie gar nicht recht. Sie sagte, »Nein, so habe ich das auch wieder nicht gemeint. Das wäre ja noch schöner, wenn du deinen Sonntag heropfern müsstest. Nein, ich werde schon allein übereinander bringen. Überhaupt hast du mir versprochen, dass du morgen zum Pfodelbinder gehst, von wegen dem Wäscheschaff. Ich muss es am Montag haben, sonst kann ich deine Hemden nicht waschen.« »Gut, er würde dir den Gefallen tun und das Schaff bringen, warum denn auch nicht?« Und als er ihr das mit so treuen Augen versprach und schon in aller Früh weggehen und über den Tag ausbleiben wollte, da war sie wieder ruhig. Und dann war es ein so schöner Sonntagmorgen und der Lenz war schon fort, so dass sie nicht die geringste Sorge mehr hatte und es sogar wagte, das fiebrige Bällchen von seinem Verschlag herunterzuholen und es in das Bett neben das Engelchen zu legen, bis eines von den keuschen Kindern kommen würde. So ging sie dem Dorf zu und gewahrte nicht, dass ihr Lenz noch einmal zurückkam, weil er vielleicht etwas ganz Wichtiges vergessen hatte. Er musste schnell sein und murmelte einfach Spruch auf Spruch und bekreuzte sich und packte den Balg, der fiebrig und verschlafen sich gar nicht einmal wehrte und vielleicht dachte, es wäre die Mutter. So sanft und vorsichtig hielt er ihn. Nein, er tat ihm nichts zuleide, oh nein. Das ist doch wohl kein Leid, ein Kind an einem warmen Sonntagmorgen ganz sanft an einen Bach zu setzen, an dem es 100 und 100 Mal gespielt hat, ohne dabei irgendwelchen Schaden zu leiden. Dass er ihm auch ganz leise etwas Kleines Rotes aus den Händen nahm und damit fort und über die Brücke ging, würde ihm Gott wohl auch noch verzeihen. Irgendwo in den Feldern bellte ein Hund wie ein Verrückter. Aber dann schrie ein Vogel von über dem Bach her so laut und so schrill, dass alle anderen Vögel darüber verstummten. Und in der Mühle erwachte mit einem Male Magdalena, das blonde Engelchen, und fand und sah nichts. Nicht einmal Ita, die große Schwester, und hörte nur von draußen den fremden schrillen Schrei, der schreckte und lockte und von über dem Fluss kam. Und Lenelein, das blonde Engelchen, lief so frei in seinem Hemdchen in den schönen, warmen Sonntagmorgen hinaus, allen lockenden, rufenden Vögeln nach. Auch Zita, das Bällchen, hatte den schrillen Schrei gehört, hatte wohl auch über den Bach hingeschaut und da auf einmal mitten im Wirbel sein Pfefferbüchschen und Teufelspüppchen lustig in den Wellen tanzend gefunden, als gäbe es dort das allerschönste Spiel der Welt. Gern wäre es dahin, um mitzuspielen, aber es war noch so müd. Und wenn es aufstand, sank es gleich wieder hin. Und Büchschen und Püppchen mussten allein weiter tanzen und der Vogel umsonst rufen. Aber dann rief er nicht mehr umsonst. Und das rote Spielzeug an der langen Schnur tanzte noch einmal so schön und lustig, weil es schon wissen mochte, dass nun das blonde Engelchen kam, um mitzuspielen. Drüben verstummte der Vogel, als hätte ihn etwas erschreckt. Und doch war nur Freude und Seligkeit an diesem schönen Sonntagmorgen. Irgendwo in der nächsten Nähe bellte Bella, der Hund, und erschreckte nun auch das fiebrige Bällchen. Es wurde ganz wach und sah sein Schwesterchen schon mitten in dem Wasser, sah sein Pfefferbüchschen und Teufelspüppchen und schrie auf einmal seine wenigen verstümmelten Worte, wie sie da waren. Ipili Mutter, tut, tut, tut. Und machte seine zittrigen Füßchen und Händchen mutig und stark und ging seinem Schwesterchen, dem Seidenmenschlein und Täubenschnäbelein nach. Ibili Mutter, schrie es und hielt das Engelchen so fest es nur konnte von dem Teufelsspielzeug und den wirbelnden Wellen zurück, biss sich wie ein wildes Tierchen in hereinhängende Zweige. Zuerst kam Bella, der blonde Hund, und fasste nach dem Bällchen, aber es wollte nicht und hielt ihm das Engelchen hin, womit er auch zufrieden war. Später kam Lenz der Tati und hatte alles gesehen und brüllte wie ein Verrückter und stürzte sich über das gerettete Engelchen und brüllte weiter und hatte wohl auch alles schon vergessen, wie er sich in das Wasser warf und alles tat, um den verfluchten Wechselbalg zu retten. Aber dem Wasser war schon zu lange etwas versprochen worden und es war nun nicht bereit, dieses zu vergessen. Vielleicht fand auch endlich der alte Wechselbalg, dass sein Kindchen schon zu vieles habe erdulden müssen und glaubte den Schreien und Versprechungen des Lenz nicht mehr und wollte allem ein Ende machen. Ja, Lenz der Herr versprach alles. Nicht mit dem Munde, dazu blieb ihm wohl keine Zeit, aber mit dem Herzen, mit dem er mehr gefühlt als gesehen hatte, wie der verfluchte Balg das Engelchen dem Hund hingestoßen hatte. Und da wollte er es nun halten wie sein leibliches Kind. Und alles sollte geteilt werden, wie zwischen richtigen Geschwistern. Aber das Wasser wollte nicht. Und jemand war stärker oder auch nur weiser als der Lenz und wusste das Erdenleben eines Bälchens voraus und wollte, dass es anders käme. Der Lenz konnte nur das Teufelspüppchen und das Pfefferbüchschen noch von der Schnur loskriegen und retten. Und erst später fanden sie das Bälchen beim Reching unten, wo es angeschwemmt wurde. Es hat sich geopfert. Es hat sich direkt hingeopfert, sagte der Lenz immer wieder. Und die dazugekommenen Keuschenkinder weinten wie Verzweifelte und sagten Pflaumenkernchen und Honighäfelein zu ihm und überschütteten es mit allen Zärtlichkeiten, die sie von ihrer Mutter her kannten. Aber das half ihm alles nichts mehr. Und als Fröga, die Mutter, kam, war ihr Schneebittchen noch immer tot. Sie streichelte es nicht und gab ihm auch keine süßen Namen. Nur sah sie aus, als ob sie auf einmal zwei gläserne Augen hätte. Lenz hätte nun wohl froh sein können über so viel Glas. Aber er hatte mit seinem furchtbaren, schrillen Ruf sich wohl selbst verwandelt und sagte demütig wie ein Knecht, werden es mit Samen ertragen und für seine Seelenruhe beten, solange wir leben. Gelt ja, Nutburger? Und da sah sie ihn bloß an und vergab ihm damit mehr, als sie vielleicht bestimmt wusste. Er aber ging am Abend noch zu dem alten Pfarrer und zeigte, dass er ein Herr war und sagte zu ihm, es muss eine Grabrede bekommen wie eine Heilige oder ein Märtyrer, so wie ich alles mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ja, er scheute nicht davor zurück zu bekennen, dass er irgendwie dabei war. Aber niemand fragte weiter danach. Niemand traute dem Staatsangestellten was Dunkles zu. Die zwei größten Keuschenkinder trugen am übernächsten Tag ihr Pflaumenkernchen mitsamt dem Pfefferbüchschen und Teufelspüppchen zum Grab. Als der alte Pfarrer seine schöne und lange Rede beginnen wollte, zitterten seine alten Hände so sehr, dass er sie vor das Gesicht legen musste, wo sie sanft und nass wurden und von der furchtbaren Gerechtigkeit nichts mehr wissen wollten. Er konnte nichts anderes sagen als, es hat Zita geheißen, aber es hat sein Leben für sein Schwesterchen hingegeben. Amen. Und so kurz das war, so waren doch alle damit zufrieden. Auch Lenz, der die ganzen Kosten trug. Drinnen kniete der alte Pfarrer vor dem Altar und wollte in seinem kurzen Priesterdasein, das ihm vielleicht noch beschieden war, keines der Kinder mehr Zita oder Napoleon taufen. Als ein Kreuz mit einem schönen, teuren Täfelchen über dem Grab des Bälkchens stand, schrieb jemand mit einer groben kindlichen Schrift: Ibili-Mutter darunter. Und niemand fand sich, der das auslöschte. Das Wechselbälkchen. Hörspiel nach der Erzählung von Christine Lavant. Mit Sophie Reuß und Musik von Franz Hautzinger, Trompete. Matthias Leubner, Drehleier. Und Peter Rusmanit, Perkussion. Textfassung: Julia Hahn und Peter Rusmanit. Regie: Peter Rusmanit. Ein Hinweis noch: Die ungekürzte, circa 2,5 Stunden lange Fassung dieser Erzählung von Christine Lavant mit Sophie Reuß ist als Hörbuch auf 2 CDs im Mandelbaum Verlag erschienen. Das Buch selbst ist, wie auch andere Werke von Christine Lavant, im Waldstein Verlag erschienen.